Kurt Eisner. Völkerrecht. Einige Anmerkungen. Ich kann mich in keiner Weise einverstanden erklären mit der Deklaration de St. Petersburg, dass die Schwächung der feindlichen Streitmacht das alleinberechtigte Vorgehen im Kriege sei. Nein, alle Hilfsquellen der feindlichen Regierung müssen in Anspruch genommen werden. Ihre Finanzen, Eisenbahnen, Lebensmittel, selbst ihr Prestige. Graf Moltke an Bluntschli, 1880. Sofern es auch während eines Krieges die Aufgabe wissenschaftlichen Denkens und Forschens bleiben sollte, die Wahrheit zu ermitteln, kann ich mich nicht zu der Methode des Münchner Historikers Hans Prutz bekennen, dass ohne umfassende Kenntnisse aller Tatsachen und Urkunden schon aufgrund einseitiger Parteibehauptungen ein Urteil über Recht oder Unrecht dieser und jener Erscheinungen ausgesprochen werden darf. Ebenso wenig vermag ich in Wettbewerb mit jenen in allen Ländern zahlreich auftretenden Völkerrechtsgelehrten zu treten, die es jetzt für ihre Pflicht halten, je nach ihrer staatlichen Zugehörigkeit die Völkerrechtsverletzungen des eigenen Landes entweder zu leugnen oder zu beschönigen, die der feindlichen Länder zu behaupten und anzuklagen. Mir scheint es ebenso wenig die Aufgabe eines Völkerrechtslehrers zu sein, das Völkerrecht als polemische Waffe gegen den Feind zu missbrauchen und damit wissenschaftlich und praktisch zu entwerten, wie es mir nicht die Herzensangelegenheit gerade von Künstlern zu sein scheint, Zerstörungen von Kunstwerken zu verteidigen und unersetzlichen Kulturbesitz für minder wertvoll zu erklären als ein einziges Menschenleben, das vermeintlich durch die Zerstörung eines Kunstwerks gerettet werden könnte. Ich wenigstens werte mein Menschenleben nicht so hoch wie eine Schöpfung ewiger Kunst und schätze die Kunst nicht so niedrig ein, dass sie weniger sei als lebendige Wesen, deren völlige Wertlosigkeit ja gerade gegenwärtig dadurch bewiesen wird, dass sie millionenfältig verstümmelt und vernichtet werden. Die üble Phrase von der Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft hat den guten Sinn, dass ihre Forschungsergebnisse nur abhängig sein dürfen von den immanenten Methoden der Wissenschaft, niemals aber von irgendeiner äußeren Autorität, nicht von einem religiösen Dogma, noch weniger gar von dem Zufall der Staatsangehörigkeit. Wer diese Unbefangenheit heute nicht aufzubringen vermag, soll schweigen, nicht aber unter dem Schutz eines Titels oder Amts, das ihm an wissenschaftlichem Ernst abgeht, durch das Feuer seiner unbezweifelten heiligen Überzeugungen ersetzen. Die nachfolgenden völkerrechtlichen Betrachtungen liegen abseits von allen apologetischen und polemischen Absichten. Sie wollen verdunkelte Tatsachen ans Licht stellen, trübe Erscheinungen erklären, Probleme an ein paar zufällig gewählten Einzelbeispielen dem Nachdenken vorstellen. Und wenn diesen Anmerkungen dennoch auch die Absicht einer Wirkung zugrunde liegen sollte, dann ist es nur die, die völlige Zerstörung des Völkerrechts als des Rechts einer Völkergemeinschaft nicht dadurch herbeizuführen, dass man es unnützlich im Munde führt. Erstens. Rechtsmäßige Völkerrechtsverletzungen. Zu den niederdrückendsten Erscheinungen dieses Weltkrieges gehört die Misshandlung des Völkerrechts. Alle kriegsführenden Parteien werfen sich unablässig gegenseitig Verletzungen des Völkerrechts vor. So ist nach den beiden Haager Weltfriedenskonferenzen von 1899 und 1907, von denen manche Schwärmer den Beginn eines modernen Völkerbundes, des Rechts und des Friedens, den Anfang einer Organisation der Welt datieren wollten, gerade in der Zeit, wo ein dritter Haager Kongress hätte stattfinden sollen, die Idee der Schiedsgerichte durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges seit einem Jahrhundert gegeißelt worden. Und auch die Bemühungen um völkerrechtliche Bindungen der Humanisierung des Krieges sind zerstört worden. Wer die diplomatischen Akten der Vereinigten Staaten kennt, deren Pariser Gesandten 1870-71 der Schutz der Deutschen anvertraut war, der weiß, mit welcher Menschlichkeit, Kraft und Unparteilichkeit damals dieser Vertreter Amerikas gegen beide kriegsführenden Parteien das Völkerrecht gegen jede Antastung im strengsten und weitesten Sinne verteidigte. Und wie man damals mit Ernst und Würde Ausschreitungen bekämpfte, die heute viel zu harmlos erscheinen würden, als dass man ihnen nur die gespielte Empörung von 5 Druckzeilen widmen möchte. Heute gehört die Völkerrechtsverletzung zum alltäglichen Betrieb. Und dies, nachdem zum ersten Mal 1907 im Haag sogar etwas wie eine Schadensersatzpflicht in allerdings sehr unbestimmten und unklaren Wendungen für Völkerrechtsverletzungen beschlossen worden ist. Schlimmer noch, gerade die völkerrechtliche Bindung, die im Haag versucht wurde, ist zum Quell einer furchtbaren Kriegsverschärfung geworden. Das verbesserte Völkerrecht hat insofern die Völkerrechtsverletzungen gesteigert, als die gegenseitigen Beschuldigungen des Völkerrechtsbruchs zu Repressalien führten, die natürlich wiederum weit außerhalb des Völkerrechts ihrer verheerenden Mittel der Abschreckung, Strafe oder Rache wählten. Dabei ist es in der Wirkung ganz gleichgültig, ob etwa die Deutschen sich zu solchen Abwehrmitteln genötigt sahen, weil vom Feinde das Völkerrecht wirklich verletzt war, oder ob Kosaken erlogene Verletzungen nur zum Vorwand nahmen, um sich nach Herzenslust außerhalb des Völkerrechts ausrasen zu können. Auf rechtmäßige Art und Weise sozusagen. Die Berufung auf das Völkerrecht wirkte auf zweierlei Weise schädlich und schürend. Man behauptete völkerrechtswidrige Vorkommnisse, die tatsächlich nicht geschehen oder mindestens nicht erweislich waren. Oder man berief sich auf Erscheinungen, die freilich an sich Tatsachen waren, die aber zu Unrecht als mit dem Völkerrecht unvereinbar gekennzeichnet wurden. Gerade solche Beschuldigung aber kann dann zu wirklichen, schwersten völkerrechtsverletzenden Repressalien führen, ohne dass sie im Geiste des Völkerrechts begründet wären. Wenn es nun die beiden wichtigsten Aufgaben des Völkerrechts sind, Kriege zu verhindern oder, wenn das nicht möglich, ihre Leiden nicht über das Maß des Notwendigen zu steigern, so hat die Presse die völkerrechtlich gebotene Pflicht, nicht ihrerseits die Kriegsleiden über den Grad des Unvermeidlichen hinaus dadurch zu erhöhen, dass sie jenes missbräuchliche, nur der Verhetzung und Verrohung dienende Völkerrechtsgeschrei erhebt, anstatt sowohl die Tatsachen gewissenhaft zu prüfen, als auch die wahren völkerrechtlichen Bestimmungen in Wortlaut und Sinn festzustellen. Stattdessen haben wir schaudernd erlebt, um ein deutsches Beispiel zu erwähnen, wie ein großes Blatt monatelang fast täglich in immer neuen Wendungen als Repressalie die Abschießung von Gefangenen verlangte, bis es in dem schauerlichen Aberwitz der Forderung strandete, dass englische gefangene Offiziere in den vordersten deutschen Schützengräben festgebunden werden müssten, um dort von den Damm-Damm-Geschossen der eigenen Landsleute niedergemacht zu werden. Aber die Organe der öffentlichen Meinung in allen Ländern haben noch eine höhere Pflicht. Gerade während eines Krieges, wo das Völkerrecht unmittelbar in das Dasein aller positiv oder negativ eingreift, ist es eine nationale Aufgabe, die Anschauungen über das Wesen und die Bedingungen des Völkerrechts aus der lebendigen Erfahrung heraus zu klären und so seine vernünftige Entwicklung zu fördern. Nach dem Kriege ist Gefahr, ja Gewissheit, dass sich diese Probleme in die engen Zirkel gelehrter Spezialisten zurückziehen. Und diese tragen gerade die Schuld, dass sie das Völkerrecht als wissenschaftliches System in den erbarmungswürdigen Zustand gebracht haben, der jetzt die praktische Durchbrechung und die gedankliche Verwirrung so verhängnisvoll erleichtert. Man redet heute vom Bankrott des Völkerrechts, weil die zahlreichen schweren Verletzungen offenkundig sind. Aber die Verletzungen eines Rechts machen nicht das Recht selbst zu Schanden. Das Verbot des Mordes im Kriminalrecht hebt das Gesetz nicht selbst auf und macht es keineswegs unwirksam. Alles Recht kann verletzt werden und wird unzählige Male verletzt. Damit wird das Recht selbst nicht aufgehoben. So würden die Völkerrechtsverletzungen im Krieg 1914 so wenig die Sinnlosigkeit oder auch nur die Ohnmacht des Völkerrechts erweisen, dass sie im Gegenteil erst recht seine Notwendigkeit und Bedeutung klarstellen. Der Bankrott des Völkerrechts ist längst im Frieden, und zwar von den seinem Dienst gewidmeten Juristen herbeigeführt worden. Sie haben das Völkerrecht dynamitiert, indem Sie es mit dem Begriff der rechtsmäßigen Völkerrechtsverletzung beluden. Das Völkerrecht aber ist in seinem innersten Wesen, seiner ganzen Natur nach, absolut, allgemeingültig und ausnahmslos unverletzlich, oder es ist überhaupt nicht. Selbstverständlich, die Möglichkeit der Rechtsverletzung bleibt gegeben, aber den Rechtsverletzer hat dann die volle Verantwortung, für seinen Rechtsbruch zu treffen, und mit dieser Verantwortlichkeit unter allen Umständen wird das Recht selbst bejaht und erhalten. Wer aber die Anschauung verteidigt, dass es auch eine rechtmäßige, gesetzliche Völkerrechtsverletzung geben kann, der macht das ganze Völkerrecht zum Hohn und Spott. Mehr noch, zu einer völkerrechtswidrigen, vergifteten Waffe. Zwei kleine harmlose Worte haben diese Selbstauflösung des Völkerrechts in Wissenschaft und Praxis verursacht. Man übernahm aus dem Kriminal- und Zivilrecht die Begriffe der Notwehr und des Notstandes, die an sich rechtswidrige Handlungen gesetzlich und schuldfrei machen. Wer in der Notwehr einen Räuber tötet, handelt rechtmäßig. Und wer im äußersten Notstand, wo es sich um seine Selbsterhaltung handelt, ein an sich unzulässiges Mittel anwendet, darf diese Lebensgefahr zu seinen Gunsten geltend machen. Es ist nun die herrschende Ansicht der Völkerrechtsgelehrten, dass Notwehr und Notstand auch für das Gebiet des Völkerrechts gelten und hier sogar im weitesten Umfang. Zwar ist einigen Völkerrechtlern sichtlich bei ihren wunderbaren Konstruktionen und Beweisführungen nicht recht wohl, aber je unbehaglicher und schwieriger ihnen das Werk dünkt, umso gebieterischer stellen sie, auch eine Art von Notwehr und Notstand, die brüchige Behauptung unter den Schutz einer allgemeinen übereinstimmenden Anschauung. Von Liszt, um einen der neueren und angeseheneren zu nennen, dekretiert in seinem Völkerrecht, 6. Auflage 1910, Zitat, die straflich und privatrechtlich anerkannten Begriffe der Notwehr und des Notstandes schließen auch für das Gebiet des Völkerrechts die Rechtswidrigkeit der begangenen Verletzung aus. Zitat Ende. Warum? Statt der Begründung vernehmen wir ein Beispiel. Zitat: Auch der dauernd neutralisierte Staat darf mithin den feindlichen Überfall mit Waffengewalt abwehren. Er handelt in Notwehr. Zitat Ende. Sollte das nicht doch ein wenig gedankenlos sein? Notwehr macht eine an sich rechtswidrige Handlung zulässig? Aber die Abwehr eines Angriffs auf die Neutralität ist so wenig eine rechtswidrige Handlung, dass vielmehr ihre Unterlassung rechtswidrig wäre. Der Schutz der Neutralität gehört zum Begriff der Neutralität. Die 5. Haager Konvention von 1907 bestimmt im 4. Artikel ausdrücklich, dass der neutrale Staat auf seinem Gebiet keine Neutralitätsverletzungen dulden darf. Und im 10. Artikel wird sogar gesagt, dass der Kriegsführende auch aus der gewaltsamen Zurückweisung seines Angriffs auf neutrales Gebiet keinen causa belli machen darf. So wenig handelt es sich hier um einen Akt der Notwehr. Der Widerstand ist das gesetzliche Recht und die Pflicht des Neutralen. Um dieses Beispiels willen bedarf es also nicht der Einführung der Notwehr ins Völkerrecht. In dem praktischen Beispiel, das wir jetzt erlebt haben, war es auch nicht die Abwehr einer Neutralitätsverletzung, sondern die Neutralitätsverletzung selbst, die als Notwehr gerechtfertigt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich der Begriff der Putativnotwehr ins Völkerrecht übernommen. Die Notwehr gegen einen bloß mit Recht oder Unrecht vermuteten Angriff. Im weiteren Sinne bestreitet, gemäß den Haager Beschlüssen von Liszt, dass in dem besonderen Völkerrechtsgebiet des Kriegsrechts das bindende Gesetz durch die Kriegsräson, die freie Entscheidung der militärischen Befehlshaber also, eingeschränkt werden dürfte. Und erschreckend rigoros fügt er hinzu, Zitat, eine offene Stadt darf auch dann nicht beschossen werden, wenn von ihrer Vernichtung der Ausgang des Krieges abhängen sollte. Doch fährt er beruhigend fort, Wohl aber greift auch im Kriege der Begriff der Notwehr Platz. Gegen rechtswidrigen Angriff ist Verteidigung stets gestattet. Das ist es. Auch wenn das ganze Schicksal eines Krieges davon abhängt, es ist verboten, eine unverteidigte Stadt zu bombardieren. Aber wenn ein Bürger der Stadt auf einen Soldaten schießt, dann kann aus Notwehr als Repressalie die Stadt in Brand geschossen werden, auch wenn es für die Entscheidung des Krieges ganz gleichgültig ist. Berliner Völkerrechtswissenschaft in 6. Auflage. Ein anderer von Martitz lehrt in dem Bande des Sammelwerks Kultur der Gegenwart, der die systematische Rechtswissenschaft behandelt. Zitat: Die Regeln, nach denen gekämpft wird, bilden die Kriegsmanier. Sie sind weit genug, um der militärischen Notwendigkeit den erforderten Spielraum zu lassen. Nur im Falle des Notstandes würde es, schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, nicht unzulässig sein, sich über sie hinwegzusetzen, was man mit dem einer Missdeutung fähigen Ausdruck Kriegsräson bezeichnet. Und Repressalienverfahren kommen auch im Kriege zur Anwendung. Zitat Ende. Warum? Wer mag's wissen? Der Professor sagt's so. Die Wirkung aber sehen wir tagtäglich. Das Völkerrecht wird verletzt, folglich muss man es noch mehr verletzen. Als Repressalie, aus Notwehr, aus Notstand. So entmenschlicht das Völkerrecht den Krieg in steigender Progression. Ein dritter, Heilborn, benachrichtigt uns in seinem System des Völkerrechts, Zitat: Die Begriffe Notwehr und Notstand sind allgemeiner Natur und dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. Zitat Ende. Diese bekannte Voraussetzung scheint nun einem vierten, Fleischmann, doch nicht so ganz einwandfrei, und er erinnert daran, dass der Begriff des Notstandes schon im nationalen Recht durchaus nicht feststehend sei und dass die Juristen von einer ungesunden und lückenhaften Entwicklung, von einer hilflosen Entwicklung des Begriffs reden. Eine Begründung dieser Aushöhlung des Völkerrechts durch Notwehr und Notstand wird in dem vierbändigen Handbuch des Völkerrechts Hotzendorfs versucht. Der Abschnitt über Kriegsrecht ist von Professor Lüder bearbeitet. Zunächst wird der Krieg selbst als Recht deduziert. Der kriegsführende Staat und seine Organe befinden sich in der Lage des in einem Kampf um Leben und Tod verwickelten Einzelnen, den in diesem Kampfe nur das eine leitet, um jeden Preis den Gegner niederzuwerfen, um das eigene Leben zu retten. Das ist nicht nur natürlich, so dass es nicht anders sein könnte, sondern es ist auch rechtlich. Das Recht gestattet, wie die Beispiele der Notwehr und des Notstandes zeigen, ihn dazu, die Anwendung der äußersten Gewaltmittel, die er zur Erreichung seines Zweckes braucht. Damit wird der rechtliche Charakter des Krieges selbst aus Notwehr und Notstand begründet. In der Tat, das ist bereits Besitzgut des allgemeinen Kulturbewusstseins geworden, dass die Gemeinschaft der Völker nur in der Notwehr oder im Zustande äußerster Not durch einen Krieg zerrissen werden darf. Daher das Bemühen aller Kriegsparteien, für sich zu beweisen, dass sie sich nur gegen einen Überfall wehren. Soweit ist das Gewissen der Zivilisation dennoch vorangedrungen, dass niemand mehr wagt, sich als Angreifer zu bekennen. Wenn nun der rechtliche Charakter des Krieges nur aus Notwehr und Notstand begründet werden kann, welche rechtliche Bedeutung haben dann die völkerrechtlichen Einschränkungen der Kriegsführung? Die Antwort liegt so nahe, drängt sich so unmittelbar auf, dass sie einen Völkerrechtsprofessor unmöglich sehen kann. Holzendorf, Lüder erklären sich zunächst für die völkerrechtliche, gesetzliche Bindung der Kriegsführung. Es hat sich ergeben, dass die Beschränkung weiterer, das heißt über den Kriegszweck hinausgehender Gewalt mit der Natur des Krieges vereinbar ist. Hier, wo die dort nötige Gewalt zur brutalen Grausamkeit oder Zerstörung werden würde, beginnt deshalb die Möglichkeit und damit die Pflicht und Notwendigkeit kriegsrechtlicher Beschränkung bzw. Untersagung. Mit allem Nachdruck wird hier die Aufstellung eines bindenden Kriegsrechts gefordert. Entgegen der Anschauung, dass es ausschließlich Sache der kriegsführenden Militärs sei, die Art der Kriegsführung innerhalb gewisser humaner Gewohnheiten zu bestimmen. Die Kriegsmanier, Kriegsgesetz, nicht die Kriegsräson hat über die Sitten und Mittel der Kriegsführung zu entscheiden. Dann aber folgt auch bei diesen Handbüchlern die Einschränkung, in zwei Fällen könne durch die Kriegsräson die Kriegsmanier aufgehoben werden. Einmal im Falle der äußersten Not, wenn der Zweck des Krieges nur durch die Nichtbeachtung erreicht werden kann und durch die Beachtung vereitelt werden würde, so dann im Wege der Retorsion, also als Erwiderung unberechtigten Nichtbeachtens der Kriegsmanier von der Gegenseite. Diese Zulässigkeit der Ausnahme wird mit der Erwägung gerechtfertigt, man könne durch ein unerwidertes Hingehen lassen der von der Gegenseite begangenen Verletzung der Kriegsmanier in Nachteil und in eine ungünstigere Lage als der verletzende Gegner versetzt werden hinsichtlich des mit allen Mitteln zu erstrebenden Zieles, Brechen des gegnerischen Willens und Erlangen des Sieges. Indem der Professor diese Begründung niederschrieb, hatte er bereits wieder vergessen, wie er vorher die Möglichkeit einer völkerrechtlichen Regelung nachgewiesen hatte. Sie beschränkte sich auf die Sphäre, wo der Kriegszweck selbst in seinen Notwendigkeiten nicht berührt werde. Das Völkerrecht wolle nur die unnützen, durch den Kriegszweck nicht gebotenen Grausamkeiten verbieten. Danach kann es überhaupt keine völkerrechtliche Bindung geben, die die Erreichung des Kriegszwecks vereitelt. Also kann auch die absolute Unterwerfung unter das Kriegsrecht niemals die strategische oder taktische Lage ungünstiger gestalten im Verhältnis zu dem, der das Kriegsrecht missachtet. Die beiden Begründungen des Völkerrechts selbst und seiner rechtmäßigen Ausnahmen heben sich, wie man sieht, gegenseitig glatt auf. Weil das Kriegsrecht nichts enthalten darf und nichts enthält, was mit dem Kriegszweck unvereinbar ist, so kann es nur seinem inneren Wesen nach ausnahmslos gelten oder es hört auf, ein Kriegsrecht zu geben. Ein Konflikt ist unter dieser Annahme gar nicht möglich. Natürlich kann das Kriegsrecht immer gebrochen werden, aber dann eben als Rechtsbruch, nicht als Recht. Es kann gar keine Gefahr sein, dass durch die Unterwerfung unter die völkerrechtlichen Bestimmungen die eigene Sache gefährdet werden könnte, weil das Völkerrecht ja nur die für den Kriegszweck unnötigen Maßnahmen auszuscheiden sucht. Wenn man übrigens die Hinwegsetzung über die Völkerrechtsbestimmungen nur für den äußersten Notfall gestatten will, so vernehmen wir jetzt fast täglich die andere Meinung, dass es Pflicht des militärischen Kommandos sei, jedes Mittel anzuwenden, wenn dadurch auch nur ein Soldat gerettet werden könne. Das ist denn die einzige denkbare rechtliche Bestimmung des Kriegsrechts, um uns auf diesen Teil des Völkerrechts zu beschränken. Ist der Krieg rechtlich aus Notwehr oder aus Notstand zu begründen, so bezeichnet das Völkerrecht eben die Schranken in der Ausübung der Notwehr und des Notstandes. Und diese Schranken können daher logisch nicht wieder durch Notwehr und Notstand zertrümmert werden. Sie müssen ihrem Begriff nach ausnahmslos verbindlich sein. Nach dieser Einsicht ist die andere, meine Auffassung stützende Erwägung unerheblich, dass im Völkerrecht der Rechtsbrecher aus Notwehr nicht nur Richter in eigener Sache ist, sondern dass es auch keinen Richter gibt, der darüber entscheiden könnte, ob wirklich Notwehr und Notstand vorliegen. Denn die zuletzt im Haag beschlossene Haftpflicht für Völkerrechtsverletzungen ist Papieren und unvollziehbar. Philipp Zorn hat diese, übrigens von Deutschland beantragte, Bestimmung in erregten Ausführungen für ein Unglück, für unerträglich erklärt und hält es für höchste Zeit, diesen formaljuristischen Exzessen ein Ende zu machen. Aber da es keinen internationalen Gerichtshof gibt, der darüber entscheidet, ist die prinzipielle, allerdings revolutionäre Bestimmung von 1907 wesenlos. Umso mehr aber ist es erforderlich, dass man wenigstens den moralischen Wert der völkerrechtlichen Bindung nicht nur durch die formaljuristischen Exzesse der Notwehr und des Notstandes völlig vernichtet. Lässt man im Kriegsrecht Ausnahmen zu, so gelangt man wieder zur Kriegsräson, die in jedem Falle die Wahl der Mittel dem Ermessen der Heerführer überlässt. Das war aber gerade die Absicht der Haager Beschlüsse, die nichts von Notwehr und Notstand wissen, die allgemeine Rechtsverbindlichkeit der aufgestellten Regeln der Entscheidung der Heerführer zu entziehen. Und ausdrücklich ist im Haag bestimmt worden, dass auch selbst in den durch die Konvention nicht geregelten Fällen nicht das militärische Kommando freie Hand haben solle, sondern dass Völker und Kriegsführende unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, so wie sie aus den zwischen den zivilisierten Nationen bestehenden Gebräuchen, Gesetzen der Menschlichkeit und Forderungen des öffentlichen Gewissens folgen. Zitat Ende. In dieser Auffassung kommt der unausgeglichene Konflikt zwischen dem Völkerrecht und der militärischen Anschauung zum Ausbruch. Dass die Völkerrechtsprofessoren ihre eigenen Kartenhäuser wieder umblasen, dass sich die doch offenbar geprüft scharfsinnigen Herren in einem kläglichen System von krassen Widersprüchen eingraben, ist nicht einem Mangel des Verstandes zuzuschreiben, sondern aus dem Notstand zu erklären, dass sie ihre Wissenschaft vor dem gebietenden Veto des Militärs zu retten suchen, indem die Universität den Generalstab durch einen Kompromiss zu beschwichtigen beflissen ist. Die Wahrheit ist, dass die Militärs jeder völkerrechtlichen Bindung mit Zwangsgewalt durchaus entgegen sind. Am klarsten und schärfsten hat diesen Gegensatz Graf Moltke, der Ältere, 1880 in einem Brief an den Heidelberger Völkerrechtslehrer Bluntschli ausgesprochen. Aus dem Schreiben wird gern der Satz angeführt, Zitat: Der ewige Friede ist ein Traum und nicht mal ein schöner, und der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. Zitat Ende. Aber dieser Satz ist als Bekenntnis eines persönlichen Dogmas nur für den verbindlich, der es glaubt, und deshalb ohne allgemeine Bedeutung. Dagegen ist der weitere Inhalt des Briefes von entscheidender Wichtigkeit. Bluntschli hatte dem Generalfeldmarschall das von dem Institut für internationales Recht veröffentlichte Handbuch des Kriegsrechts zugesandt. In seiner Erwiderung lehnte Moltke sehr höflich, aber auch sehr entschieden jedes kodifizierte Kriegsrecht ab. Eine Humanisierung der Kriegsführung sei nur zu erwarten von der religiösen und sittlichen Erziehung der Einzelnen, von dem Ehrgefühl und dem Rechtssinne der Führer, welche sich selbst das Gesetz geben und danach handeln, soweit die abnormen Zustände des Krieges es überhaupt möglich machen. Zitat Ende. Das Handbuch enthielt die völkerrechtliche Bestimmung, die Brüsseler Konferenz von 1874 war vorausgegangen, dass Requisitionen nur im Verhältnis zu den Hilfsmitteln des Landes erfolgen dürfen. Moltke entgegnet, Zitat: Der Soldat, welcher Leiden und Entbehrungen, Anstrengungen und Gefahr erduldet, muss alles übernehmen, was zu seiner Existenz nötig ist. Das Übermenschliche darf man von ihm nicht fordern. Im Interesse der schnellen Beendigung des Krieges müssen alle nicht geradezu verwerflichen Mittel freistehen. Zitat Ende. Mit der Petersburger Deklaration, dass nur die Schwächung der feindlichen Streitmacht berechtigt sei, kann Moltke sich in keiner Weise einverstanden erklären. Alle Hilfsquellen der Regierung, das heißt des Landes, müssen in Anspruch genommen werden. Im Handbuch waren die völkerrechtlichen Bestimmungen über die Teilnahme der Bevölkerung am Krieg schon so formuliert worden, wie jetzt in der Haager Konvention. Moltke spottete, Zitat: Kein auswendig gelernter Paragraph wird den Soldaten überzeugen, dass er in der nicht organisierten Bevölkerung, welche spontanement, also aus eigenem Antrieb, die Waffen ergreift und durch welche er Tag und Nacht nicht einen Augenblick seines Lebens sicher ist, einen regelrechten Feind zu erblicken hat. Zitat Ende. Der Militär stellt also nicht nur den Heerführer, sondern auch jeden Soldaten als Richter über das Völkerrecht. Schließlich rät Moltke, hinter den einzelnen Bestimmungen einzufügen, wenn es die Umstände erlauben, wenn es sein kann, wenn es möglich, wenn es notwendig ist. Das Völkerrecht der Professoren folgte dem Rat und schob hinter jede Bestimmung die aufhebende Notwehr- und Notstandsklausel ein. Das ist der unausgleichbare Gegensatz. Das Völkerrecht will die Sicherheit der Bevölkerung schützen. Der Militär seine Truppen. Das Völkerrecht steht dem Schwachen und Wehrlosen zur Seite, der Militär seiner Aufgabe gemäß dem Starken. Das Völkerrecht will Menschlichkeit, der Militär will Sieg. Das Völkerrecht will dem Verteidiger helfen, der Militär den Angreifer sichern. Das Völkerrecht stellt über den Krieg und den Heerführer das zwingende, unantastbare Gesetz. Der Militär will durch nichts gebunden sein, wie durch sein, wie immer, humanes Gewissen. Das Völkerrecht proklamiert Kriegsrecht, der Militär handelt nach Kriegsräson. In diesem Widerspruch musste das Völkerrecht umso nachdrücklicher seine Sache behaupten. Stattdessen zersetzte es sich in einem Kompromiss. Und während alle Vertreter der Kriegswissenschaft ausnahmslos Moltkes Anschauung teilen, bekehrte sich 1914 ein Marburger Völkerrechtslehrer im Felde zu dem Satz: Der deutsche Militarismus ist doch wertvoller als das ganze Völkerrecht. Die Arbeit der Völkerrechtler hätte einen anderen Weg gehen müssen, um fruchtbar zu werden. Indem sie auf der Ausnahmslosigkeit der völkerrechtlichen Beschlüsse streng beharrten, hätten sie aus dem Völkerrecht alles entfernen sollen, was seiner Natur nach gebrochen werden wird. Hierher gehört das Gebilde neutralisierter Staaten. In einem jüngst gehaltenen Vortrag des Leipziger Völkerrechtsdozenten Herbert Kraus, der sonst zu den anfangs gekennzeichneten Erzeugnissen des flüchtig und hitzig beratenden Augenblicks gehört, wurde über den deutschen Einbruch in Belgien strategisch ganz richtig gesagt: Kein Gebot der Welt könnte einer Nation solche selbstmörderischen Schranken auferlegen, uns die Zähne an dem riesigen französischen Panzergürtel an unserer Grenze auszubeißen. Statt eine schnelle Parade gegen die einzige schwächere Stelle zu schlagen. Zitat Ende. Also mit anderen Worten, die Neutralität eines Staates kann nur so lange geschont werden, als sie nicht die strategischen Notwendigkeiten der Kriegsführung anderer Staaten gegen einen Dritten hindert. Daraus aber folgt nicht, dass in diesem Falle keine Völkerrechtsverletzung begangen wurde, sondern vielmehr, dass man längst den völkerrechtlichen Vertrag, auf dem die Neutralität beruhte, von allen Seiten hätte auflösen sollen. Nicht zuletzt auf Betreiben des neutralisierten Staates selbst. Es wäre kein Nachteil für den Frieden der Welt, wenn es keine dauernd neutralisierten Staaten mehr geben würde. Die Folge wäre, dass alle kleineren Staaten sich vermutlich nach Schweizer Muster eine Volkswehr schaffen würden und dass vor jedem Ausbruch eines Krieges die Länder, die neutral zu bleiben wünschen, sich gemeinschaftlich zur Verteidigung ihrer Neutralität organisieren. Der Kriegsanreiz würde dann wesentlich schwächer werden. Das ist das eine Ergebnis meiner Untersuchung. Das Völkerrecht duldet keine Einschränkung durch Notwehr und Notstand. Was aber unvereinbar mit den Lebensinteressen des einen oder anderen Landes ist oder aller Wahrscheinlichkeit einmal werden kann, darf nicht unter die besondere Sanktion des Völkerrechts gestellt werden. Man sichert das Völkerrecht, indem man es entlastet. Okay.